Dialoge, Seite 144. Mithilfe der geheimen Ergebenheit dieser Blätter werde ich die öffentliche Meinung in allen Fragen der inneren oder äußeren Politik nach meinem Belieben lenken. Ich errege oder beruhige die Geister, ich überzeuge oder verwirre sie, ich verteidige das Für und das Wider, die Wahrheit und die Unwahrheit. Ich lasse eine Tatsache melden und lasse sie berichtigen, je nach den Umständen. Ich taste auf diese Weise die öffentliche Meinung ab, versuche es mit gekünstelten Vergleichen, Projekten, überraschenden Begriffsbestimmungen, mit einem Worte, ich sende, wie man es in Frankreich nennt, Versuchsballons aus. Ich bekämpfe nach Bedarf meine Feinde, ohne jemals meine Macht bloßzustellen, denn nachdem ich diese Blätter habe sprechen lassen, kann ich ihnen nötigenfalls mit den energischen Ableugnungen begegnen.